schauen in mein Herz und erstarren zu Stein. Ich starre in die Welt und sehe jeden als Feind. Verscharre meine Gegner im Sand, verkauf Beats zum Preis deiner Scheißkarre und heb meine Hand. Ich weiß, dass meine Zeit ist, ihr seht mich an. Es drückt ihr auf den Lichtschalter, doch es geht nicht an. 07 mach ich die Nacht zum Tag, Geschmäcker sind verschieden. Noch keiner hier, der mein Stuff nicht mag. Und fuck dich nicht ab, Stress, schüttel den Kopf. Du würdest durchdrehen, hättest du ein Viertel der Props, die ich hab. Doch ich bleib bescheiden, alles was zählt, sind verkaufte Einheiten. Und ich sag, Mille in, Mille her, erzähl mir nix vom Broke sein. Du hast keine Ahnung, was meinen Willen stärkt, allein gegen euch alle. Bis an den Tag, an dem ich 6 feet deep lieg in meinem Grab. Ich dreh durch, als ich 6 war, sagt Lehrer, ich soll in die Ecke. Heute wollen ihre Kinder, wie ich rappe, mich bring dich zur Strecke, bring dich um die Ecke, bis kein Zweifel mehr besteht, dass der Planet ab heute mir gehört. Ich schreib, bis das Meer gefriert, der Himmel sich lila färbt. Das ist der Niedergang der Epoche. Ich bin, was ich bin und das bis in die Knochen. Man fickt deine Hoffnung, my man, man fickt auf deinen Traum. Doch ich trotz den Gezeiten alleine wie ein Baum. Es gibt keinen zweiten wie mich, solo shit. Und falls doch, ist der Streit schon vorprogrammiert. Wir brauchen keinen Jihad, Menschen hassen Menschen sowieso. Geh unter oder zieh die Konsequenzen, wieso? Kommt hier nicht klar, tut auf hart. Zu viel Wut in meiner Blutlaufbahn. Mein schlimmster Feind bin ich selbst, bin auf ewig mit ihm vereint. Das sind Zeilen von dort, wo die Sonne nicht scheint. Und jedes Wort erreicht euch aus dem Nebel der Stadt. Ich spuck meinen Knebel aus, denn ich hab satt zu schweigen, anstatt die Scheiße einfach rauszulassen. Hab satt immer aufzupassen, was ich sag. Und fuck it, ich geb'n Fuck, was ich wüsste oder wird, was ich gern wär. Heute heißt es, friss oder stirb, ist mir egal. Was hier tut, jeder trifft seine Wahl. Ein Leben ganz ohne Musik wäre trist oder fad. Denn believe me, es gibt keinen Sieg ohne Schmerzen. Keine echte Musik ohne Liebe und Herz. Und ich weiß, dass es stimmt, es ist leicht zu verstehen. Für jeden und auch für dich kommt die Zeit in seinem Leben, wo er begreift. Ab jetzt heißt es mein Weg oder Kompromiss. Auch wenn kein Geld auf deinem Konto ist und die Welt scheinbar auf einmal ein feindlicher Ort ist. Lass dich nicht täuschen, Mann, du stehst vor den Pforten des Himmels. Du musst nur deine Augen aufmachen und wirst sehen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen.